Herr Hans Wurst, habe aus meinem Fall einige Lehren gezogen. Mit knapper Mühe und Not. Zum Ersten, wie tote Büttel anschreien, weil sie dann aufleben, das gibt außerordentliche Scherereien. Zum Zweiten, Witze muss man machen, aber nicht bis um Tränen lachen. Also nach Maß, ein Spaziergang auf dem Rasiermesser macht auch Spaß. Ich lebe gern, ich lebe.